Wir brauchen für unsere nationalpolitischen Erziehungsanstalten laufend eine Auslese bester deutscher Jugend, einen völlig gesunden, rassisch einwandfreien, charakterlich sauberen und geistig überdurchschnittlichen Nachwuchs. Wer auf eine nationalpolitische Erziehungsanstalt kommen will, muss sich hierzu bewerben. Wer den erhöhten Anforderungen nicht gewachsen ist, hat keine Aussicht auf Aufnahme. Da es nach unserer Ansicht nur in der Gemeinschaft möglich ist, junge Menschen zu besonderen Aufgaben bis zur letzten Auswertung aller Kräfte zu erziehen, wurde die Form der Erziehungsanstalt, also der geschlossenen Anstalt, gewählt. Gewiss mag dadurch rein äußerlich die Ausbildung der Jungmann an frühere Internatserziehung erinnern. Sie unterscheidet sich jedoch entscheidend durch die Zielsetzung von jenen früheren Einrichtungen, hat auch nichts mit der Ausbildung an früheren Kadettenkorps gemeinsam. Die großen erzieherischen Möglichkeiten, die ein Internat für die Formung der Gesamtpersönlichkeit eines jungen Menschen gibt, sind früher in keiner Weise ausgenutzt worden. War das Internat früher nichts anderes als eine nur räumliche Zusammenfassung junger Menschen zum Zwecke der Steigerung wissenschaftlicher Ausbildung, so ist sie in den nationalpolitischen Erziehungsanstalten durch Reichsminister Rust zu einer Stätte konzentrierter und auserlesener Menschenformung geworden. Dabei legen wir neben der körperlichen Ertüchtigung auf die Charakterbildung zusammen mit einer bewussten Betonung der Ausbildung der Willens- und Entschlusskraft wie auch der Verantwortungsfreudigkeit besonderen Wert.